Die Mathematik der Macht. Wie im Bundesrat Mehrheiten zustande kommen, regelt unser Grundgesetz, GG. Artikel 51 Absatz 2 legt fest, über wie viele Stimmen die Länder im Bundesrat jeweils verfügen. Jedes Land hat mindestens 3 Stimmen. Länder mit mehr als 2 Millionen EinwohnerInnen haben 4, Länder mit mehr als 6 Millionen 5 Stimmen, bei mehr als 7 Millionen sind es 6 Stimmen. Derzeit ergibt es insgesamt 69 Stimmen im Bundesrat. Die Länder bestimmen ihre VertreterInnen im Bundesrat selbst. Zugelassen sind nur stimmberechtigte Mitglieder der jeweiligen Landesregierung. Nicht im Bundesrat vertreten ist also die Opposition in den Ländern. Damit der Bundesrat einem Zustimmungsgesetz zustimmt, ist eine absolute Mehrheit erforderlich. Artikel 52 Absatz 3 GG. Derzeit also mindestens 35 Ja-Stimmen. Für ein verfassungsänderndes Gesetz ist sogar eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, also derzeit mindestens 46 Ja-Stimmen. Bei der Stimmabgabe im Bundesrat gelten nun 2 Besonderheiten. Erstens müssen die Stimmen eines Bundeslandes immer einheitlich abgegeben werden, also pro Land nur Ja- oder nur Nein-Stimmen. Zweitens werden im Bundesrat nur die Ja-Stimmen gezählt. Damit der Bundesrat einem Gesetz zustimmt, braucht es also ausreichend Ja-Stimmen. Jede Stimme, die nicht Ja lautet, ist daher de facto eine Stimme gegen das Gesetz. Wenn Länder sich im Bundesrat enthalten, stimmen sie also in Wirklichkeit nicht neutral, sondern gegen das Gesetz. Nun beschließen Landesregierungen jedoch regelmäßig, sich im Bundesrat zu enthalten, wenn die Koalitionspartner keine gemeinsame Position finden. Diese Enthaltung wirkt jedoch wie ein Nein. Und das verleiht selbst kleinen Parteien, die zwar im Bundestag in der Opposition sitzen, jedoch an Landesregierungen beteiligt sind, eine enorme Macht, Gesetze im Bundesrat zu blockieren. Wenn die Blockade zum kleinsten gemeinsamen Nenner wird. Wie sie im Bundesrat stimmen, handeln die Landesregierungen im Vorfeld abstrakt aus. Meist steht im Koalitionsvertrag der jeweiligen Koalition auf Landesebene, dass sich das Land im Bundesrat der Stimme enthalten muss, wenn sich die Koalitionspartner nicht zu einer gemeinsamen Haltung durchringen können. Sobald nur eine Partei, die an einer Landesregierung beteiligt ist, ein Gesetz des Bundes torpedieren möchte, aus welchem Grund auch immer, muss das jeweilige Land sich enthalten, also de facto Nein sagen. Eine solche Enthaltung ist damit im Grunde eine Mogelpackung, weil sie signalisiert, wir halten uns da raus, de facto aber massive Wirkung hat. Diese Enthaltungsstrategie bedeutet konkret, dass sich das gesamte Land im Bundesrat der Stimme enthalten muss, wenn auch nur ein Koalitionspartner auf Landesebene Nein sagt. Sobald also eine Partei, die im Bundestag in der Opposition ist, nur in genügend Ländern mitregiert und sei es als kleinste Partei einer Koalition, kann sie auf diesem Weg so viele Ja-Stimmen im Bundesrat verhindern, dass die notwendige Mehrheit für eine Zustimmung nicht zustande kommt, sodass ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz blockiert wird. In den letzten Jahrzehnten saß meist wenigstens eine der Oppositionsparteien im Bund an ausreichend Kabinettstischen der Länder und konnte verhindern, dass zustimmungspflichtige Bundesgesetze den Bundesrat passieren konnten. Wie zuverlässig sich eine Zustimmung im Bundesrat verhindern lässt, ist relativ einfach zu berechnen. Man muss dazu nur die Bundesratsstimmen der Bundesländer zusammenzählen, an deren Regierung eine der Parteien beteiligt ist, die auf Bundesebene in der Opposition sind. Wenn sie in genügend Landesregierungen großer Bundesländer vertreten ist und dadurch viele Ja-Stimmen im Bundesrat verhindern kann, ist das eine solch mächtige Drohkulisse, dass der Bundestag Gesetze von vornherein den Wünschen der Opposition anpasst oder sich gleich ganz die Mühe spart, sie zu verabschieden. Dieses strukturelle Problem des deutschen Föderalismus ist eine der wesentlichen Wurzeln des Reformstaus, der sich in unserem Land an allen Ecken und Enden zeigt. So kritisierte der Politikwissenschaftler Fritz Wilhelm Scharpf schon 2006, die Malaise der deutschen Politik, in der keine Seite in der Lage ist, ein Reformkonzept zu verwirklichen und dann auch zu verantworten, hat ihren wesentlichen Grund in der Möglichkeit parteipolitischer Blockaden im Bundesrat.